Kapitel 01. Im Garten. In 1. Mose 1 finden wir die bemerkenswerte Geschichte der Schöpfung. Am dritten Tag beginnt Gott mit der Erschaffung von Dingen, die Leben in sich tragen und sich nach ihrer eigenen Art fortpflanzen sollen. Am dritten Tag erschafft er alle Pflanzen und gibt ihnen die Fähigkeit, sich zu vermehren. Eine Eiche soll mehr Eichen hervorbringen und ein Apfelbaum mehr Apfelbäume. Am fünften Tag erschafft Gott alle Vögel des Himmels und die Kreaturen der Meere, die voller Leben sind und die Fähigkeit haben, sich nach ihrer eigenen Art zu vermehren. Die Wale sollen mehr Wale hervorbringen, die Delfine mehr Delfine und alle Fischarten sollen mehr von ihrer Art hervorbringen. Am sechsten Tag erschafft Gott alle Tiere auf dem Land und auch den Menschen. Die Rinder sollen mehr Rinder hervorbringen, die Hunde mehr Hunde und die Pferde mehr Pferde. Ich bin mir nicht sicher, wann die Stechmücken ins Spiel kamen. Vielleicht waren sie Teil des Fluchs, der später kam. Als Gott den Menschen erschafft, sehen wir, dass er ihm das Leben und die Fähigkeit gibt, sich nach seiner Art zu vermehren, allerdings gibt es den großen Unterschied, dass nur der Mensch nach dem Ebenbild Gottes geschaffen ist, um über die ganze Erde zu herrschen. Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen als Abbild von uns ähnlich. Sie sollen über die Fische im Meer herrschen, über die Vögel am Himmel und über die Landtiere, über die ganze Erde und alles, was auf ihr kriecht. Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild, er schuf ihn als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie dann und sagte zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch. Füllt die Erde und macht sie euch untertan. Herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf der Erde leben. 1 Mose 1:26-28. Gott beschloss, den Menschen nach seinem Bild, ihm ähnlich zu erschaffen. Wie jedes Lebewesen sollte auch der Mensch sich nach seiner Art vermehren, doch im Gegensatz zu den anderen Lebewesen war der Mensch dazu geschaffen, wie Gott auf der Erde zu leben und zu wirken. Der Mensch war nicht Gott und war völlig von Gott abhängig, aber der Mensch wurde nach dem Bild Gottes geschaffen, um wie Gott auf der Erde zu leben, zu wandeln, zu reden und zu herrschen. Pflanzen und Tiere sollten sich nach ihrer eigenen Art vermehren, so auch der Mensch, aber der Mensch war auch nach der Art Gottes geschaffen, er war nicht Gott, aber mit dessen Fähigkeiten ausgestattet und mit seinem Leben erfüllt. Als Gott den Menschen schuf, füllte er Adam mit einer geistlichen Substanz, dem Leben, das in Gott selbst fließt. Das Leben, das in Gott fließt, ist genau dasselbe Leben, das er in den Menschen hineinlegte. Gott hauchte Adam seine DNA ein. Der Mensch wurde nach Gottes Ebenbild geschaffen und mit seinem Leben erfüllt. Da formte Gott, der Herr, aus Staub vom Erdboden den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch zu einem lebenden Wesen, 1 Mose 2,7. Diese geistliche Substanz, das Leben Gottes, befand sich in Adam als Geistwesen und sollte Gottes ursprüngliches Immunsystem für den Menschen sein. Dieses Leben sollte vom Geist in den Körper fließen, den Gott in 1. Mose 2,7 schuf. Erinnere dich daran, dass Gott den Menschen geschaffen hat, um sich nach seiner eigenen Art fortzupflanzen. Der Mensch wurde als Ebenbild Gottes geschaffen, um wie Gott auf der Erde zu leben. Wenn wir uns das vor Augen halten, ist es möglich, dass Gott krank ist? Die Antwort lautet eindeutig nein, lass mich dir also diese Frage stellen: Wenn es für Gott nicht möglich ist, krank zu sein, und er den Menschen so geschaffen hat, dass er ihm ähnlich ist, war es dann für Adam möglich, krank zu sein? Die Antwort ist auch hier ein klares Nein. Schon am Anfang der Schöpfung können wir also sehen, dass es nie Gottes Wille oder gar Absicht war, dass die Menschen krank sind, geschweige denn, dass es überhaupt möglich war, dass der Mensch krank ist. Warum? Weil Gott den Menschen geschaffen hat, um wie er zu sein und so auf Erden zu leben, wie er im Himmel lebt. So wie es für Gott im Himmel ist, so sollte es auch für den Menschen auf der Erde sein. Zum damaligen Zeitpunkt war alles, was Gott geschaffen hatte, gut. Es gab keine Sünde, also auch keine körperliche oder geistige Krankheit, keine Armut oder Angst. Es gab nirgendwo eine Krankheit, weil es keine Sünde auf dem Planeten gab und jedes Lebewesen mit dem Leben verbunden war. Alles war gut. Das Leben Gottes floss ungehindert im Menschen und das Licht Gottes war sein Schutz, aber das alles änderte sich, als Adam sündigte. Als Adam sündigte, kam der Fluch auf die Erde und plötzlich war überall der Tod. Das veränderte alles Sichtbare und Unsichtbare sogar auf molekularer Ebene. Adams Sünde hatte nicht nur Auswirkungen auf die Welt, sondern auch auf ihn selbst ständig. Jetzt hatten wir ein Sündenproblem. Die Sünde war die Ursache, und die Folge waren Krankheiten, Armut, Depression, Geisteskrankheiten und viele andere Probleme. Adam starb geistlich gesehen und verlor Gottes Leben und Wesen, und das wirkte sich auch auf seinen Körper aus. Das Leben Gottes, das ständig in jede Zelle seines Körpers hineinfloss, war nun weg, der Körper, der bisher völlig immun gegen Krankheiten war, war nun vollständig dem Fluch ausgesetzt und anfällig für ihn. Es war nie Gottes Absicht gewesen, dass der Körper des Menschen alt wird und stirbt, erst nach Adams Sünde wurde er vom Tod erfüllt. Deshalb hat Gott Adam und Eva aus dem Garten geworfen, damit sie nicht vom Baum des Lebens essen würden. Die Menschen wären sonst für immer in einem verfluchten Körper gefangen gewesen, Es 1 Mose 3,22 Der Körper würde nun sterben müssen. Kannst du dir einen abgenutzten, altersschwachen Körper vorstellen, der nicht sterben kann? Das wäre furchtbar. Wir erfahren nicht, wann Eva starb, aber wir wissen, dass Adam im Alter von 930 Jahren starb. Es hat lange gedauert, bis das Leben Gottes endlich aus ihm verschwunden war. Das zeigt uns, wie wichtig unser Körper für Gott ist. Es war nicht seine Absicht, dass die Haut ihre Elastizität verliert und Falten bekommt oder dass deine Organe einmal versagen. Es war nicht vorgesehen, dass die Knochen schwach werden und die Bandscheiben schrumpfen. Die Errettung, die, später, durch Jesus kommen würde, würde zwar den Geist des Menschen retten, aber der Mensch würde immer noch in einem verfluchten Körper feststecken und somit nie in der Lage sein, in vollem Umfang in all dem zu leben, was ihm geistlich zur Verfügung stand. Aufgrund der Sünde und der Verbindung des Menschen mit ihr konnte der Tod nun ungehindert fließen, alles, worüber Adam Macht hatte, war jetzt vom Tod befallen. Deshalb, wie durch einen einzelnen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, so ist der Tod auch weitergegangen zu allen Menschen, weil sich alle versündigt haben, Römer 5, 12. Ich garantiere dir, vor dem Fluch gab es keine Krankheit auf der Erde, denn alles war voller Leben. Doch Gott wusste in seiner Weisheit und Voraussicht um Adams Entscheidung und den daraus resultierenden Fluch. Aus diesem Grund schuf Gott den menschlichen Körper mit all seinen komplizierten und faszinierenden Systemen, darunter auch das Immunsystem des menschlichen Körpers. So erstaunlich unser Immunsystem mit der Kommunikation zwischen den weißen Blutkörperchen, den Antikörpern und dem Lymphsystem auch ist, so war dies doch nur ein Ersatzplan, der der Barmherzigkeit Gottes entstammt. Zum Wohl der Menschheit hat Gott Adam und Eva aus dem Garten Eden und vom Baum des Lebens weggeführt. In 1. Mose 3, 24 heißt es, dass Gott sie hinausstieß und dann einen Engel den Baum des Lebens bewachen ließ, damit niemand jemals an ihn herankommen konnte. Hätten Adam und Eva von diesem Baum gegessen, wären wir alle auf ewig im geistlichen Tod gefangen gewesen und hätten niemals eine Beziehung und Gemeinschaft mit Gott haben können, wie er es beabsichtigt hatte. Gott wusste um das Böse, das über die Welt kommen würde. Damit der Plan Jesu in Erfüllung gehen konnte und die Menschen die Möglichkeit hatten, sich zu entwickeln und von Jesus zu hören, musste die Menschheit in der Lage sein, das Leben zu überstehen, ohne von Krankheiten heimgesucht zu werden. Ich persönlich glaube, dass Gott den menschlichen Körper mit seinem Immunsystem als Backup-Plan für den Fall geschaffen hat, dass Adam und Eva sündigten. Das Leben Gottes im Menschen als einem geistlichen Wesen war alles, was wir jemals zum Lebenserhalt gebraucht hätten, aber als die Sünde und damit der Tod eintrat, war dieses so Leben aus dem Geist des Menschen verschwunden und es musste eine zweite Verteidigungslinie geben. Diese zweite Verteidigungslinie war zwar nicht perfekt, aber sie sollte für uns sorgen, bis ein Bund geschlossen und schließlich die Gerechtigkeit wiederhergestellt werden konnte. In seiner Barmherzigkeit schuf Gott den menschlichen Körper mit einer Hautschicht als erster Schutzmaßnahme, um Krankheiten fernzuhalten. Alle anderen Systeme des Körpers hat er so geschaffen, dass sie zusammenarbeiten, um Krankheiten zu bekämpfen. Es ist einfach atemberaubend, wenn man sich ansieht, was Gott geschaffen hat. In dem Moment, in dem eine Infektion in deinem Körper auftritt, treten deine weißen Blutkörperchen in Aktion und beginnen, die Infektion zu beseitigen. Die Kommunikation findet auf zellulärer Ebene statt, um die Infektion zu bekämpfen. Selbst wenn dein Körper Fieber bekommt, ist das eine angeborene Reaktion deines Körpers, um ihn aufzuwärmen, damit die Infektion absterben kann. Das Immunsystem ist einfach faszinierend, und doch ist der Körper in all seiner Pracht und seinen Fähigkeiten, die wir mit Ehrfurcht betrachten, Gottes Plan der Barmherzigkeit. Gott hat uns nicht geschaffen, um krank zu sein, aber er kannte die Folgen von Mose 3, als Adam und Eva sündigten. Er hat diese Systeme in den menschlichen Körper eingebaut, damit wir auch außerhalb des Gartens in der Lage sein würden, von ihm zu empfangen und von ihm gebraucht zu werden. Gott hat den menschlichen Körper mit diesen Systemen erschaffen, damit die Menschheit irgendwann einmal in der Lage sein würde, gerettet zu werden und dann anderen zu helfen, gerettet zu werden. Das Immunsystem war ein System der Barmherzigkeit für die Menschheit, nicht für die Christen. Gott hat es für die Gerechten und die Ungerechten geschaffen, weil er die Menschen liebt. Obwohl Gott einen Körper und ein Immunsystem geschaffen hat, wie es nur das größte Genie aller Zeiten schaffen kann, war das Immunsystem allein nicht so gut wie das, was Gott ursprünglich vorgesehen hatte. Schon vor der Erschaffung der Welt wusste Gott, dass Adam sich Satan beugen würde, und deshalb hatte er einen Plan ausgearbeitet. Sobald Adam und Eva sündigten, trat der Plan Gottes in Kraft nicht nur, um uns ewige Errettung zu verschaffen, sondern auch, um uns in die Lage zu versetzen, nie wieder krank zu werden. Da sagte Gott, der Herr, zur Schlange, weil du das getan hast, sollst du verflucht sein, du allein von allen Tieren. Auf dem Bauch wirst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Feindschaft wird herrschen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse beißen. Dann sagte er, nun ist der Mensch wie einer von uns geworden und kennt Gut und Böse. Es darf nicht sein, dass er jetzt auch noch die Früchte vom Baum des Lebens nimmt und sie isst. Sonst wird er ewig leben, so verdrieh Gott, der Herr, den Menschen aus dem Garten Eden und bestimmte ihn dazu, den Erdboden zu bebauen, aus dem er gemacht war. Nachdem Gott ihn weggeschickt hatte, stellte er Cherubengel mit lodernden Flammenschwertern vor die Ostseite des Gartens, um den Zugang zum Baum des Lebens zu versperren, 1 Mose 3, 1,4, 1,5, 2,2, 2,4. Als Gott Adam und Eva aus dem Garten Eden schickte, schickte er sie in eine verfluchte Welt. Es war eine Welt, die nun voller Tod war. Und ihre Körper waren nun anfällig für den Tod, der sie umgab. Aufgrund der Sünde durchzog der Tod ihre Körper, und es gab nichts, was ihn aufhalten konnte. Deshalb, wie durch einen einzelnen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, so ist der Tod auch weitergegangen zu allen Menschen, weil sich alle versündigt haben. Bis zum Gesetz war ja, auch schon, Sünde in der Welt. Sünde wird aber nicht zugerechnet, wenn es kein Gesetz gibt. Aber der Tod regierte von Adam bis Mose auch über die, die sich nicht in der Weise versündigten, wie Adams Übertretung war, der ein Gebot hatte, das er übertreten konnte. Adam, der Übertreter, ist Land das Gegenstück zum Kommenden, zu Jesus, dem Retter, Römer 5, 12-14. Bei jedem Menschen, der geboren wurde, gab es aufgrund seiner Verbindung zu Adam einen ständigen Fluss des Todes. Das war nicht Gottes Plan. Er hatte die Menschen so geschaffen, dass sie wie er selbst waren unantastbar für das Böse, weil sie mit Leben erfüllt waren. Wenn man das Leben wegnimmt, ist die automatische Folge der Tod, genauso wie wenn man das Licht wegnimmt, die automatische Folge Dunkelheit ist. Das Immunsystem des menschlichen Körpers war erstaunlich, aber es war nicht völlig sicher, ihm fehlte ein wichtiger Bestandteil, das Leben Gottes, es gab keinen Lebensfluss mehr, in Ermangelung von Leben strömte nun der Tod in die Menschheit hinein. Bis zur Errettung waren die Menschen aufgrund ihrer Verbindung zu Adam immer noch dem Fluch ausgesetzt, Ungerechtigkeit brachte immer körperliche, geistige und emotionale Krankheiten hervor. Die gesamte Menschheit war ein Sklave der Sünde und damit der Krankheit. Die Sünde war nun der Herr, und der Mensch der Sklave. Folglich musste Gott einen legalen Weg finden, um für den Menschen eingreifen und ihm vorübergehend Gesundheit verschaffen zu können, bis Jesus, der Same Iwas, S1 Mose 3, 15, für ewige Gerechtigkeit und einen göttlichen, unantastbaren Lebensfluss sorgen konnte.